Hast du die Antwort schon? Bist du bereit? Wie wird es stehen um dich zu jener Zeit, wenn du erstehst vor Gottes Richter Thron und vor dem Gottes Sohn? Hast du die Antwort schon? Du wirst dein Leben sehen und kannst nicht fort. Bekannt wird all dein Tun und jedes Wort. Und wenn das Lebensbuch wird aufgetan, wo steht dein Name dann? Hast du entscheide dich, es gibt als Antwort doch nur einen Weg. Du weißt, dass Jesus kam, dein Urteil auf sich nahm. Nimm doch die Antwort an. Denn wer da glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Verloren ist, wer sagt, ich glaube nicht. Es liegt an dir, was du machst.